Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und begrüße euch recht herzlich zur 40. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute ist der 31.10. Wir beginnen um 20:31 Uhr. Anwesend sind der Elder, die Sangma, die Vako und die Sang. Damit sind wir beschlussfähig. Mein Name ist Vako, ich werde durch die Sitzung leiten. Fürs Protokoll ist eingetragen die Isan mit der Hilfe, mit der Bitte, dass alle ein bisschen mithelfen. Dann hätten wir als Erste das Protokoll der letzten Vorstandssitzung. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist das einstimmig angenommen. Es geht weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Da fange ich mal an. Wir hatten die Pressemitteilung zur Verfassungsklage, die rausgegangen ist und geblockt und versomit und so weiter. Dann habe ich ein bisschen den Finanzantrag des Rhein-Erft-Kreises geleitet. Die hatten uns ja auf der Marine angesprochen. Die haben immer noch ein Problem, dass sie keine E-Mails an den Vorstand schicken können. Dann am 23.10. hatten wir die AGÖ-Ersetzung. Am 24. habe ich mich mit dem Elder und dem Philipp aufs Coesfeld zusammengesetzt, weil der zu einer Podiumsdiskussion eingeladen war und so ein bisschen von uns was wissen wollte, weil er noch gar nicht so lange Pirat ist. Da haben wir auch schon eine schöne positive Rückmeldung von ihm bekommen. Am 25. Freitag war ich in Duisburg und habe das die Protokolle der beiden Aufstellungsversammlungen gemacht. Im Nachgang gab es dann noch sehr viel Formularpool und musste dann eben auch noch ein bisschen was in die Wege leiten, Protokoll ausdrucken und so weiter. Dann am Samstag war die Kreismitgliederversammlung in Düsseldorf. Und die letzten Tage habe ich mich mal so ein bisschen mit Ruhrparlament, Regionalräten und Landschaftsversammlungen befasst, weil das Aufgaben sind, die gegebenenfalls auf den Landesvorstand zukommen werden. Jo, und dann habe ich den unser Helpdesk, unseren Request-Tracker mal so ein bisschen feucht durchgewischt. Und ansonsten Tickets, Mails, Spam, Kalenderpflege, das so wie immer. Wenn es Fragen gibt zu unseren Tätigkeitsberichten, können wir gerne am Ende machen, wenn wir einmal durch sind. Als nächstes ist der Elder dran. Ja, schönen guten Abend euch allen. Ich werde das gleich ein bisschen verschriftlichen, was ich jetzt hier gerade alles sehe, weil ich habe das mir jetzt hier wenig vorbereitet. Aber von meiner Seite aus kam jetzt auch in den letzten 14 Tagen einiges zusammen. Ich habe die Bonner besucht bei ihrer Kreismitgliederversammlung, beziehungsweise in Bonn war ich gewesen bei der Kreismitgliederversammlung des Regionalverbandes Bonn-Rhein-Sieg, oder Rhein-Sieg, nee, Bonn-Rhein-Sieg heißt die, ja. Die haben einen neuen Vorstand gewählt. Da war ich dann als Gast mit dabei und konnte es beobachten und auch mich mit einigen Leuten dort unterhalten. War auch sehr nett. Ich bin auch gerne dort unten. Das finde ich immer sehr schön. Das auch teilweise auch ist dann auch schon mal motivierend für die Zukunft, wenn man so, wenn man sieht, wie die da aktiv da was machen. Dann war ich auch bei der Aufstellungsversammlung oder den Aufstellungsversammlungen in Duisburg mit dabei gewesen. Habe das Ganze ein bisschen mitbegleitet, konnte auch da auch die eine oder andere Frage mit da mitsetzen und habe dort unterstützend auch mit eingegriffen. Ich denke mal, das motiviert auch ein bisschen zu sehen, dass da auch schon etwas mehr läuft. Ich habe genauso gut auch die Videokonferenz zusammen mit Philipp aus Coesfeld dann auch mit begleitet. Da konnte man ein bisschen was erzählen. Fand ich auch sehr, sehr schön, das Ganze zu machen. Ja, ansonsten, jetzt die Vorbereitung auf die Sitzung jetzt hier heute und Team PolGF am Dienstag war ich auch noch dabei gewesen, konnte ein bisschen was zu unserer Verfassungsklage nochmal sagen und das auch noch im Bund mit breit geben und habe auch ein paar Aufgaben und ein paar Rückfragen dann auch zurück in Richtung des Landesvorstandes wieder zurückgesetzt, was dann vom Bund kam und auch allgemein, um das Ganze dann wieder in der nächsten Woche wieder zurückzugeben. Danke. Danke dir, Elder. Und als nächstes ist Isan dran. Hallo, ja, ich habe das tägliche Social Media Geschäft gemacht, was ja auch immer so ein paar Stündchen sind. Die AGÖ Arbeit, natürlich eine koordinierte Social Media Aktion zu der Verfassungsklage, dann Protokollvorbereitungen. Ich war auch bei der AGÖ Sitzung. Und ich habe Tickets, Mails, Post und Spams bearbeitet. Und Vaku und Reinhard, die Post für Reinhard ist heute rausgegangen. Danke dir und Sandra. Ja, ich habe kaum was im Ticketsystem getan, weil ich meinen kleinen Garten auf Vordermann bringen musste. Richtung Winter ist da immer ziemlich viel Arbeit und dann habe ich eben halt auch private Termine. Also, ich habe aber gemacht. LGS Landesgeschäftsstelle Übergabetermin mit Martin und Bakko gesetzt. Er ist am 13. Wir treffen uns um 14:30 Uhr an der LGS in Düsseldorf. Schlüssel habe ich ja, falls Martin noch nicht da ist. Montag war Sitzung im Ressort Kleinlaboratorium im Blogbeitrag Sozialer Arbeitsmarkt. Wer da mitarbeiten möchte, ich habe das Netzpad dazu verlinkt. Jetzt bist du am Ende abgehakt gewesen. Montag war Sitzung im Ressort Kleiner Fortschritt Blogbeitrag Sozialer Arbeitsmarkt. Mit möchte den Netzpad verlinkt. Ja, irgendwie stimmt da wieder was nicht. Okay, aber es steht ja im Pad, Montagversitzung, Resort 4, kleiner Fortschritt, Blogbeitrag und wer daran mitarbeiten möchte, findet einen Link zum Pad in Falle 77 im Protokollpad. Vielen Dank dir, Sandra. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann geht's weiter mit den Statistiken. Da haben wir einmal Mitgliederstand heute 1341, davon stimmberechtigt 591. Fahrkassenbestand und Kontostände sind aus dem letzten Protokoll, lese ich jetzt hier nicht nochmal vor. VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Wenn es hier keine Fragen gibt, das sieht nicht so aus, mache ich mit den Terminen weiter. Da haben wir am 5.11. die Kreismitgliederversammlung in Nettmann ab 19 Uhr. Am 22.11. Ab 19:30 Uhr die KMV in Münster, die Elder begleiten wird, weil wir als Landesvorstand eingeladen haben. Am 27.11. findet die Kassenprüfung in der LGS statt, ab 14 Uhr mit Martin Wolf und unseren Kassenprüfern. Am 20.12. wird es eine Mitgliederversammlung in Duisburg geben. Am 2.3. haben wir die Bürgerschaftswahl in Hamburg. 22. und 23.3. ist unser Landesparteitag und die Aufstellungsversammlung in Bielefeld. Und dann haben wir ja noch am 14.9. die Kommunalwahl NRW und am 28.9. die Bundestagswahl. Termine der Piraten NRW findet ihr auch immer auf unserer Webseite piraten-nrw.de. Unter dem Menüpunkt Termine ist ein Kalender. Wenn ihr Termine habt, die da noch nicht drin sind, bitte immer gerne an Vorstand@ schicken, dann tragen wir das ein. Hier Ergänzungen? Das ist nicht der Fall. Dann geht es weiter mit den Anträgen. Und zwar haben wir hier einen Antrag aus Berlin bekommen, Ticketnummer 528504. Unterstützung, Finanzierung der Bundesgeschäftsstelle für das Jahr 2025. Der Antrag ist von der Gabriele. Die hatte uns auch Rückmeldung gegeben, dass sie im Urlaub ist, deswegen höchstwahrscheinlich heute nicht da sein kann. Aber ich sehe den Shorty aus Berlin. Shorty, wenn du magst, kannst du gerne in den Sprechenraum kommen. Also, es geht darum, in der P9a war ja sowohl die Landesgeschäftsstelle der oder ist die Landesgeschäftsstelle der Berliner Piraten, gleichzeitig war es Bundesgeschäftsstelle. Insgesamt Miete inklusive Strom, Telekom fallen da monatlich 1.417 € an. Der Bund wird da maximal 200 € ab Januar dazu schießen können und die Berliner Piraten haben gesagt, sie wollen aber die Geschäftsstelle aufrechterhalten, zumindest noch für das ganze Jahr 2025. abzüglich der Kosten, die die Berliner ohnehin für ihre Landesgeschäftsstelle zahlen, entsteht da ein offener Betrag von 927 Euro. 200 will der Bund dazu geben, bleiben 727 Euro jeden Monat. Das ist sehr viel für den LV Berlin und er bittet alle Landesverbände darum, sich daran zu beteiligen. Und da ist auch der Shorty-Sprechenraum. Shorty, habe ich das so alles richtig gesagt? So, alles, meines Erachtens müsste das alles so hinhauen, wie du es gesagt hast. Okay, gut. Also eigentlich ist das ja noch kein kompletter Antrag. Da müssten wir uns jetzt überlegen, wie viel wir dazu beitragen möchten und dann den Antrag entsprechend formulieren. Gibt es dazu Wortmeldungen? Also ich sehe schon die Notwendigkeit. Ich kann der Beweisführung, sage ich jetzt mal, in diesem Schriftstück absolut folgen. Und ich wäre sehr dafür, dass wir eine Möglichkeit finden, da was für abzweigen zu können, wenn Wolf mir jetzt nicht bei dieser Aussage den Vogel zeigt. Aber der ist ja gar nicht da. Ja, genau. Schaut, unser Schatzmeister ist heute gar nicht da. Da würde ich auch ganz gerne nochmal Rücksprache halten. Aber ich hätte auch noch eine Frage, denn ich hatte das mitbekommen, dass die Berliner gesagt haben, nee, wir kriegen das irgendwie finanziert noch für das Jahr 2025. Wie sind denn die Überlegungen danach? Das hängt natürlich auch ein bisschen ab, wie wir bei der Bundestagswahl abschneiden, das ist ganz klar. Aber nehmen wir mal an, wir schaffen natürlich nicht 5%, ist klar. Aber nehmen wir mal an, wir kriegen die 1%, das ist ja 0,5%, sorry, also die 0,5% nicht. Dann muss man sehen, also es würde wahrscheinlich auch 2026 eben noch weitergehen. Es hängt eben davon ab, wie auch dann die Unterstützung ist. Also der, LV Berlin hätte wahrscheinlich auch noch so viel Geld, dass man also auch von 2026 noch was die Geschäftsstelle halten könnte, zumindest ein Teil des Jahres. Es wäre auch 2026 recht interessant und wichtig, weil, also gerade für Berlin, Judith geht dann mehr die Berliner Landesgeschäftsstelle an, aber trotzdem, 2026 ist ja bei uns in Berlin die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses und der ganzen Bezirksparlamente. Also man will schon 2026 so gerne halten. Ich weiß jetzt aber nicht hundertprozentig die Zahlen. Also der Schatzmeister hat ja letzten Sonntag hat man ja Vorstandssitzung, hat gesagt, ja, 26 würde es, wenn von anderen Landesverbänden gewisse Unterstützung kommen, auch 26 wahrscheinlich noch weitergehen. Okay, Sandra, du hattest eine Wortmeldung? Ja, er hätte gerne den Wolf dann heute hier, um irgendwas zu entscheiden. Ja, dann hol den doch. Ich habe mich mal wieder ein bisschen doof ausgedrückt, Entschuldigung. Ich habe gesehen, dass es schon eine Antwort aus Berlin gab, dass die müssen es natürlich dann auch erstmal im Vorstand besprechen, aber das klang trotzdem recht positiv. Habt ihr schon andere Rückmeldungen bekommen von anderen LVs? Also, was ich gehört habe, sind wohl auch schon von anderen, also von drei anderen LVs Zusagen gekommen. Die Höhe weiß ich jetzt aber nicht. Aber also soweit das am Sonntag berichtet wurde, sind wohl drei LVs, die zumindest sich geäußert haben. Und ja, was überhaupt die Zuschüsse angeht, meine selbst 50 Euro würden schon nicht reichen, um ihnen aber schon helfen. Ja, also es müssen ja nicht Hunderte sein. Ja, klar. Okay. Gut, aber wir müssen das tatsächlich auch so ein bisschen mit unserem Schatzmeister abklären. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, dass wir da was im Umlauf machen, beziehungsweise spätestens in der nächsten Sitzung. Wir können ja einen modularen Antrag formulieren, was weiß ich, wir tragen 0 bei, 100 bei, 200 bei, 300 bei und dann darüber abstimmen, nachdem unser Schatzmeister sich dazu geäußert hat. Es tut mir leid, Jordi, dass wir da heute nichts beschließen können, aber ja, in den nächsten 14 Tagen werdet ihr dann auf jeden Fall von uns hören. Ja, okay, und deswegen bin ich heute wohl gar nicht drin, das ist mehr Zufall gewesen. Aber es hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Also es gilt ja im Prinzip denn auch erst ab 2025, also muss das jetzt nicht gleich morgen sein. Okay, dann danke dir trotzdem, auch wenn das nur Zufall war, dass du da warst. Und dann begrüße ich den Balli in unserer Runde. Hallo. Einen guten Abend. Balli, wir sind jetzt gerade beim ersten Antrag. Ich glaube, das hast du jetzt zum Ende noch mitbekommen. Möchtest du noch deinen Tätigkeitsbericht abgeben? Ja, den kann ich irgendwie später noch reinschreiben. Ich habe mich eigentlich nur um die GLS-Bank gekümmert und mit Wolf abgesprochen, mit Martin abgesprochen. Und ansonsten nur KV Bielefeld und da kann ich gleich noch was zu sagen. Okay, gut. Ja, dann wäre schön, wenn du noch oben was eintragen würdest. Ja, zu dem Antrag gibt es sonst keine Wortmeldungen aus dem Vorstand. Was haltet ihr von so einer modularen Abstimmung? Bin ich da mit 0,100, 200 Euro irgendwo so in dem Bereich, den ihr euch auch vorgestellt hattet? Ja. Gut. Balli, du wolltest was sagen? Nö, Enthaltung. Ja, also wie gesagt, wir stimmen den ja heute noch nicht ab, aber dann würde ich einen entsprechenden Antrag formulieren und erstmal dem Wolf die Nase da drauf drücken, dass er so sagt. Okay. Da ist er ja. Ah, da ist er ja. Hallo Wolf. Hallo Wolf, guten Abend. Der Wolf mag heute nicht mit mir sprechen. Ich mache mal weiter mit den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir einen Finanzantrag vom VKV Duisburg, Ticket Nummer 528416. Da ging es um 250 Euro für die nächste KMV und ich sag mal so umfassend Büromaterial für den Büropiraten zum Drucken der UU-Formulare und so weiter und so fort. Den Antrag haben wir angenommen und jetzt musste ich ein bisschen scrollen. Dann hatten wir noch einen Mitgliedsantrag. Oh, Moment. Das war das Mitglied. Die Feuerwehr, die fährt immer bei uns lang. Ticket Nummer 528216 vom 22.10. Und in dem Fall abgestimmt haben, die Vaku, Sandra, Wolf und Elder, haben wir dieses Mitglied nicht aufgenommen. Sprich, den Antrag ab. Da muss dann oben kein nicht rein. Okay, mache ich gleich weg. Ich möchte da noch gerne hinzufügen, ich war nur zu spät, sonst wäre mein Name da auch noch aufgetaucht. Ah ja, stimmt. So, jetzt frage ich nochmal den Wolf. Magst du jetzt mit mir sprechen? Ich mag die ganze Zeit schon mit euch sprechen. Guten Abend. Also, ich habe bloß eben Taste gedrückt, aber da tat sich offensichtlich nichts. Ja, ich bin was spät, weil ich die Pia nach einer OP abgeholt habe und das ging halt nicht früher, ist so. Genau, man sollte vielleicht zu diesem abgelehnten Mitgliedsantrag noch dazu sagen, dass wir das aus Gründen bzw. aus guten Gründen getan haben und der Piratenpartei wahrscheinlich einen guten Dienst damit erwiesen haben. Möchtest du noch deinen Tätigkeitsbericht ergänzen? Ja, da gibt's diesmal nicht viel zu sagen. Also ich habe halt mit Banken gesprochen. Wir haben den Rhein-Sieg-Kreis, die notwendigen Umsatzdetails nachliefern können. Habe zwar noch keine Feedback von der Bundesbuchhaltung, das sollte aber jetzt ausreichen, um da auch den Abschluss machen zu können. Habe mit dem Ballilinger telefoniert und genau, was habe ich sonst noch gemacht? Spam gelöscht und das war es eigentlich schon. Okay, danke dir. Weiter geht es im Protokoll mit Aktuelles aus den Kommunen. Stadt, Landkreis, Fluss, gibt es hier etwas Neues, was wir noch nicht wissen, aber ja, wissen sollten. Balli. Es ist gerade in Planung, dass der Raum wird bestellt für den 21.12. Das müsste ein Samstag sein, 11 bis 14 Uhr, eine Kreismitgliederversammlung, die dringend notwendig ist, weil der 1V zurückgetreten ist und weiteres aus bekannten Gründen. Ich habe gerade versucht, das zu protokollieren. Kreismitgliederversammlung in Bielefeld, wann? 21.12. Genau, also wenn es bestätigt ist Montag, dann kriegt ihr genau Bescheid und ich möchte gerne als Versammlungsleitung jemand aus dem Vorstand mit dabei haben, weil es wird wohl um die Auflösung gehen, auch wenn wir vorher noch versuchen, etwas zu tun zu unserem Stammtisch am 5. also 11. und 12. Wollte halt nur vormerken, dass wir jemand anderes als Versammlungsleitung benötigen. Ja, okay. Müsste jetzt nicht zwangsläufig jemand aus dem Landesvorstand sein, ne? Nicht zwangsläufig. Kann jeder eigentlich. Aber jemand Entferntes und nicht aus Bielefeld. So. Und die andere Geschichte ist eher NÖ. Okay, also 21.12. kam vor in Bielefeld mit Vorstandswahlen wegen Rücktritt des Amtsfrau. Da wird noch eine Versammlungs- und Wahlleitung gesucht, ist ja aber auch noch eine Weile hin, müssen wir da mal schauen. Dann habe ich hier noch eine Wortmeldung von der Isan. Ja, das bezog sich aber noch darauf, dass Wolf jetzt da ist, dass wir vielleicht dann nochmal zu dem Antrag zurückspringen aus Berlin. Das war meine Anregung. Okay. Habt ihr den Antrag denn inhaltlich bereits durchgesprochen? Ja, im Prinzip schon. Es ist ja in dem Sinne kein Antrag, weil da steht ja jetzt keine Summe, zu der wir ja Nein sagen können, sondern wir müssen uns quasi eine Summe überlegen und dann einen entsprechenden Antrag formulieren. Meine Idee war jetzt gewesen, das modular zu machen, also angefangen bei 0, dann vielleicht 100 oder 200 Euro im Monat, aber da du nicht da warst, haben wir das auf jeden Fall jetzt mal auf den Umlauf vertagt. Aber vielleicht kannst du uns da schon irgendwie was mit Blick auf Finanzen sagen. Naja, es würde ja Sinn machen, wenn sich das die Landesverbände teilen im Maßstab ihrer quotalen Verteilung sozusagen, Mitglieder- und Budgetmäßig. Und dann tun wir als wahrscheinlich immer noch größter Landesverband halt das meiste zu, aber längst nicht alles. Das läuft, ich meine, es wären 900 Euro. Die zu finanzieren waren. Als 727. 727, okay. Also das ist die Summe, der Bund will 200 dazu tun. Das ist dann die Summe, die noch übrig bleibt. Und gemessen an den Mitgliedern, dem Mitglieder in Nordrhein-Westfalen, sind mehr als 25% der Gesamtmitglieder, nur mal so als Orientierung. Okay, dann wären wir aber dabei 150 Euro roundabout, einfach über einen dicken Daumen gepeilt. 150 Euro pro Monat, weil und das auf ein Jahr, höher würde ich die Deckungszusage auf jeden Fall nicht machen, wären 1.800 Euro. Das ist von den Kontoständen her verkraftbar. Ja, und würde auch unsere eine eigene Befähigung im kommenden Jahr Wahlkämpfe zu machen nicht stark beeinträchtigen. Also das wäre mein Vorschlag und das fände ich auch einen angemessenen Beitrag dazu. Dann hätte ich jetzt gerne mal ein Meinungsbild meiner VorstandskollegInnen. Sollen wir jetzt die Abstimmung machen über 150 Euro oder wäre es euch lieber, das im Umlauf zu machen und gegebenenfalls modular? Bali? Abstimmung jetzt, gerne. Okay, Wolf, dich brauche ich ja nicht fragen. Du hast es vorgeschlagen, Elder? Ja, klingt vernünftig. Ich kann auch jetzt abstimmen. Sandra? Ja, bitte jetzt abstimmen. Das denke ich auch. Und Isan? Dito. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zu dem Antrag und formulieren dann, dass wir als Landesverband Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2025 150 Euro monatlich dazu tun. Denke mal, Wolf, es wäre praktischer für uns, wenn wir diesen Gesamtbetrag auf einmal bezahlen, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Also da jetzt extra einen Dauerauftrag für einzurichten, macht keinen Sinn. Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Ich habe ja keine TU oder so. Wer ist der Antragsteller? Ist das Berlin? Ja, oder ist das Gabriele. Für den Berliner Verband? Ja, ganz genau. Weil die Berliner haben ja dem Bund zugesagt, dass sie das bis Ende 2025 finanzieren. Und das heißt, die Kosten sind jetzt schon bei den Berliner Piraten abzüglich dieser 200 Euro, die der Bund dazu tut. Ja, gut. Ich habe den BPT mitbekommen. Alles klar. Mir ging es nur darum, Ursprung des Antragstellers. Alles klar. Danke. Okay, ich habe jetzt im Patch stehen, der Vorstand des Landesverbands NRW möge für das Jahr 2025 150 Euro monatlich zu diesem BGS-Budget dazu tun. Wenn ich jetzt hier keine Einwände höre, dann würde ich das einmal abstimmen. Und fang mal unten an. Isan. Dafür. Ich bin auch dafür. Sandra. Dafür. Dankeschön. Elder. Dafür. Wolf. Dafür. Bali? Für Berlin immer. Gut, dann haben wir das einstimmig beschlossen. Ich glaube, Shorty, was wir noch brauchen, wäre eine Kontonummer oder ich weiß nicht, vielleicht irgendwie gibt es dazu dann irgendwas, was man da reinschreiben soll, wenn wir euch das überweisen. Ja, dazu aber der Schatzmeister, wir schicken den Weg weiter, denn... Also meine Kontonummer habe ich jetzt erstmal nicht im Kopf, die könnte ich zwar nachgucken, aber ich weiß nicht, kann sein, dass das auf ein Unterkonto überwiesen wird oder so, also da will ich jetzt nicht falsch sagen. Aber ich gebe das gleich weiter, sofort, ja, dass die sich mit euch in Verbindung setzen, ja. Bei Ihnen oder wie auch immer. Die Gabriele bekommt auch noch eine schriftliche Antwort von uns, da können wir ja dann auch nochmal reinschreiben, dass sie uns das, also dass ihr uns bitte mitteilt, wie wir es überweisen sollen. Ja, und herzlichen Dank an euch. Immer gerne. Bali, deine Wortmeldung verstehe ich nicht. Ich würde ganz gerne mal die... Da ist es doch schon. Sandra hat es verstanden. Ach so, das Protokollpad. Ja. Musst du dich aber anmelden, ne? So, kann so sein. Okay, dann machen wir weiter. In der Tagesordnung. Wo waren wir? Ah ja, aktuelles aus den Kommunen hatten wir, dann haben wir hier als nächstes zwei Punkte. Da würde ich darum bitten, dass wir die, also die Überschriften im Protokoll belassen. Also einmal die Kommunalwahl 14.09.25 und die Bundestagswahl 28.09.25, dass wir da immer irgendwelche Neuigkeiten ergänzen können. Ich habe noch einen Punkt jetzt hier mal aufgegriffen. Das war eine Anregung auf der Marina, sich zu überlegen, ob es Sinn macht, sowas wie eine Projektgruppe oder ähnliches für die Kommunalwahl ins Leben zu rufen, für bessere Vernetzung und auch für Synergien, weil es ging da im weitesten Sinne des Wortes um Beschlüsse, wie zum Beispiel die Finanzordnung oder wie auch immer man das nennt, die dann ja alle Kommunen betreffen. Und ja, die Idee war, glaube ich, von der Alessa kam, die vielleicht so eine Art Projektgruppe zu machen, die also dann, wo dann Leute aus den verschiedenen Kreisen drin sind und sich da über solche Dinge unterhalten können und schauen können, wie sie das dann weitertragen an ihre Kreise. Eine Wortmeldung von Isan? Ja, ich erinnere da an die, ich sag mal, Projektgruppen, die wir ja auch auf teilweise Matrix hatten, jetzt eher auf Telegram, wo dann eben auch die Kandidaten bei den Wahlen drin waren. Das hat ja eigentlich immer recht gut geklappt, weil es recht kurze Wege waren. Elder, das würde schon irgendwie in deinen Bereich fallen, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Also ich mache mir gerade auch schon Notizen dafür, weil ich hatte das jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Also quasi ist es jetzt hier meine Aufgabe, würde ich jetzt sagen, diese Projektgruppe irgendwie ins Leben zu rufen und auch Kommunikationskanäle zu schaffen. Eventuell können wir sogar vorhandene Kanäle, die wir schon haben, auch genau dafür nochmal nutzen, zum Beispiel reaktivieren in irgendeiner Form. Da packe ich das auch mit dran. Also ich gucke gerade, was man da tun kann. Ich würde mich da auch ganz klar mit Alessa natürlich auch direkt auch in Verbindung setzen. Scheinbar hat sie auch eine gewisse Vorstellung und möchte jetzt auch nicht gegen ihre Vorstellung da jetzt arbeiten, weil das klingt ja auch schon vernünftig, was da kam. Okay, jo, danke dir. Ich würde es jetzt noch nicht so schreiben, Elder gründet noch keine Projektgruppe, sondern Elder überlegt mal, was man dann am besten machen könnte. Und schließt sich da nochmal kurz mit der Alessa. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, um welches Thema es ging, aber es ging auf jeden Fall auch um Kommunalfinanzen und was da auf die Kommunen zukommt und ob man da nicht am besten gemeinsam reagiert, als dass jede Kommune einzeln reagiert oder so. Okay, Elder, du hast den Job. Dann, ich hatte das ja schon in meinem Tätigkeitsbericht kurz erwähnt. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit diesen komischen Dingen, die bei der Kommunalwahl auch noch zu wählen sind oder zu berücksichtigen sind und was dann auch Aufgabe des Landesvorstands ist. Da gibt es einmal die Regionalräte und Landschaftsversammlungen. Regionalräte gibt es 5, also weil wir 5 Bezirke in NRW haben, Bezirksregierungen. Landschaftsversammlungen gibt es 2, einmal Rheinland, einmal Westfalen-Lippe. Also ja, toll, Klopfmännchen statt Klingelmännchen. Entschuldigung. Da gibt es 2, also da ist NRW in 2. Dann sollen sie klingeln und singen. Ach nee, das war ein anderer Tag. Ach egal. Sowohl die Regionalräte als auch Landschaftsversammlungen werden, also die Mitglieder, werden zum großen Teil in den Kreistagen oder Stadträten oder sonst was, also von den kommunalen Parlamenten gewählt. Und ein kleiner Teil geht dann über die Reserveliste, indem man quasi einen gewissen Ausgleich schaffen will. Dass in den Parlamenten wird wahrscheinlich in erster Linie einer aus der CDU oder SPD dann in so einen Regionalrat geschickt, aber es gibt eben auch noch andere Parteien und es soll in diesen Gremien halt eben ausgeglichen zu den Ergebnissen der Kommunalwahl dort auch Parteien vertreten sein. Beides verschiebe ich mal weiter nach hinten, weil das im Prinzip etwas ist, was im Grunde erst nach der Kommunalwahl stattfindet und wir müssten da auch nochmal genau schauen, was da überhaupt für uns Sinn macht. Aber ich möchte heute wegen des Ruhrparlaments oder an das Regionalverband Ruhr RVR immer kurz mit euch sprechen. Da hatte sich ja 2020 was geändert. Ruhrparlament war ähnlich wie die anderen beiden Dinge da. Aber seit 2020 wird das Ruhrparlament direkt gewählt. Und zwar in den Kreisen Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim, Oberhausen, das sind die Kreisweinstädte und die Kreise Ennepe-Ruhr, Recklinghausen, Unna und Wesel. Dazu gibt es auch eine schöne Karte im Wiki, wo man das sehen kann. Das zieht sich also über 3 verschiedene Regierungsbezirke hinweg. Und dazu müssten wir zu einer Aufstellungsversammlung einberufen. Wir müssten dann eine Liste aufstellen. Kandidieren kann jeder Pirat, der in einem dieser Städte oder Kreise seinen Wohnsitz hat. Für die Liste werden auch 250 Unterstützungsunterschriften benötigt und letztendlich gibt es da aber auch eine Sperrklausel von 2,5%. Dann habe ich nochmal in die Kommunalwahlergebnisse von 2020 geschaut und habe mich da ein bisschen gewundert, weil die Piraten haben da 0,7% bekommen. Und jetzt brauche ich dich, Elder, dein Gedächtnis, weil du warst damals Landesvorstand. Ich finde weder über die Aufstellungsversammlung irgendwas, noch welche KandidatInnen da gewählt worden sind. Kannst du mir sagen, was ihr da 2020 gemacht habt? Also ich weiß, Corona, vielleicht wurde es irgendwie online gemacht, aber es ist leider Gottes nicht dokumentiert. Ja, da kann mich auch Balli unterstützen, weil er war nämlich tatsächlich bei dieser Veranstaltung, bei dieser AV sogar Versammlungsleitung gewesen. Und zwar, die hatten wir in Herne gemacht, im Bürgersaal. Ich glaube, das war sogar die letzte Veranstaltung, die wir überhaupt in dem Ding gemacht haben. Oder nee, wir hatten danach noch Parteitage, glaube ich, da drin. Und zwar hatten wir eine Liste aufgestellt von, ich glaube, 15 Piraten, meine ich, waren das gewesen. Da war ich selbst auch auf Platz 2 gewesen. Platz 1 war Christian Gebel dann auch. Ich weiß sogar noch, weil es am Ende zu einer Stichwahl hätte kommen sollen, ob er oder ich auf Platz 1 kommen. Und da hatte ich dann noch zurückgezogen und verzichtet, weil ich auch den Christian selber auf Platz 1 selber gesehen habe und mir das dachte, das wäre da auch besser für alle gewesen. Das heißt, wir haben da tatsächlich eine Veranstaltung gehabt, die auch lief. Als Vertrauensperson wurde ich auch ausgesucht. Ich hatte dann hier einen riesen Stapel voller Unterstützungsunterschriften, keine Unterstützung, von Formularen gehabt, die ich dann direkt mit dem Wahlleiter vom RVR zusammen mit dem Pac-Man noch bearbeitet habe. Also Pac-Man und ich waren da jeweils die Vertrauensleute gewesen und haben das Ganze dann dort geregelt. Zu der Zeit mussten wir keine Unterstützungsunterschriften sammeln, weil eben zu der Zeit dann auch die noch zwei Piraten noch im RVR saßen. Wir sind ja davor mit vier Piraten in den RVR gezogen. Wir hatten am Ende dann noch zwei übrig gebliebene, die noch da waren, die auch dann damit helfen konnten. Und dementsprechend mussten wir auch nichts an Unterstützungsunterschriften sammeln dann auch. Ich überlege gerade, ob mir was anderes im Kopf einfällt, aber ich denke, da gab es tatsächlich auch irgendwelche offiziellen Dokumente noch zu. Ich gucke mal, ob ich da nicht irgendwas doch noch irgendwo ein Protokoll verschollen finde. Ja, vielleicht haben wir das in der Cloud, aber im Wiki habe ich halt eben zwar so, es gibt diese Seiten, aber da ist nichts eingetragen. Also Aufstellungsversammlung, also kein Termin, kein Ort, gar nichts eingetragen. Wie gesagt, auch kein Protokoll verlinkt. Du sagtest gerade 15 Kandidaten. Das heißt, da war schon auch eine gewisse Resonanz und ein Wille, da zu kandidieren und sich aufstellen zu lassen. Ja, da war schon, also es war auch eine schöne Versammlung gewesen, viel Einigkeit auch, da hatte ich auch, glaube ich, das ein oder andere neue Gesicht gesehen. Da waren auch, glaube ich, die ein oder anderen auch dabei gewesen, die in ihrer eigenen Kommune quasi gar nicht mehr angetreten sind und deswegen dann gehofft haben, über den RVR ein bisschen Politik noch mit in ihre Kreise tragen zu können. Das war, fand ich dann schon mal sehr klasse. Ich muss mal gucken, weil ich ein paar Unterlagen noch hier liegen. Such mal eben. Ja, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wie soll ich das formulieren? Also wir kennen ja unsere vergangenen Wahlergebnisse und eine Sperrklausel von 2,5% ist da für uns natürlich schon eine entsprechend hohe Hürde. Das reicht also auf keinen Fall, da ein bisschen zu plakatieren oder ein paar Infostände zu machen, sondern da müsste schon so ein bisschen mehr kommen. Vor allen Dingen, was ich halt eben auch gar nicht gefunden habe und was es eigentlich braucht, ist eben auch ein Wahlprogramm speziell fürs Ruhrparlament. Ich habe mal gegoogelt, Volt hatte sowas, die Linken, ich nehme mal alle anderen auch, aber drei oder vier habe ich so auf Anhieb gefunden. Das heißt, da müsste im Prinzip eigentlich auch ein Programm erstellt werden und dann müsste man sich natürlich da auch vor Ort ganz schön einsetzen, um überhaupt diese 2,5% zu erreichen. Naja, nicht antreten ist auch keine Lösung. Ja, deswegen war halt eben auch meine Frage, wie viele Leute sind da gewesen bei der Aufstellungsversammlung? Ich nehme mal an, ihr habt das auch online ermöglicht oder war das noch vor Corona? Ich suche auch gerade. Ich habe ja Gott sei Dank noch ein Archiv, was trotz unseres Mail-Server-Absturzes noch funktioniert. Und jetzt werde ich nach einem Passwort gefragt, um auf die Akkreditierungsdaten zu kommen. Nein, also prinzipiell ist RVR eine gute Sache und die Frage ist, wie viele Parteien, andere Parteien, wie die anderen kleinen, stellen sich auf dafür. Und ich glaube nicht, dass Volt und die Partei oder ähnliche das überhaupt auf dem Schirm haben. Ja, also wie gesagt, Volt hatte das schon 2020 auf dem Schirm mit einem eigenen Wahlprogramm auch. Abgeschnitten haben sie, glaube ich, noch etwas schlechter als wir. Also auch irgendwas mit 0, irgendwas Prozent. Im Ruhrparlament selber sitzen nur die Großen, inklusive FDP und Linke mit kleinen Fraktionen. Und dann sitzt da noch irgendwie ein Einzelner drin, konnte ich nicht ermitteln, von welcher Partei der ist, der also keine Fraktion hat. Ja, also wir können natürlich eine Aufstellungsversammlung machen, da müssen wir uns überlegen, wann wir die machen. Meine Idee war aber gegebenenfalls vorab mal irgendwie online per Videokonferenz die Leute einzuladen, die in diesen Gebieten wohnen und darüber um zu überlegen, wie viel Womanpower haben wir da überhaupt noch? Kriegen wir das denn dann da auch hin, ein Wahlprogramm zu machen? Kriegen wir es da hin, dass die Leute sich mit dem beschäftigen, was da im Ruhrparlament passiert, dass man da gegebenenfalls auch mal reagiert, Blogbeiträge schreibt, Pressemitteilungen schreibt, die eigenen Ideen an den Mann und an die Frau bringt. Ja, das wäre halt so mein Punkt, bevor man wieder eine Aufstellungsversammlung macht, wieder UUs sammelt. Diesmal müssen wir nämlich definitiv sammeln und dann halt wieder so ein enttäuschendes Wahlergebnis haben. Ja, das, was ich jetzt gerade gefunden habe und welche Voraussetzungen da sind, ich habe die Mail gefunden von der Marie von Oeken vom RRV mit den 6 notwendigen, damals notwendigen Dokumenten und das schicke ich euch jetzt. Ja, nee, das ist alles hinterlegt beim RVR. Also das, der hat eine sehr coole Unterwebseite gemacht, da sind alle Formulare hinterlegt. Mir ging es halt darum, von euch eine Meinung zu kriegen, macht es, sollen wir einfach zu einer Ausstellungsversammlung einladen oder macht es vorab Sinn, dass wir das mal hinterfragen, dass wir die Leute erstmal einladen, dass wir den Leuten sagen, was an Arbeit ansteht. Dann müssten wir halt eben wirklich auch 10 Leute finden, die sagen, okay, machen wir, ja, machen wir ein Wahlprogramm, ja, machen wir. Sonst macht es keinen Sinn. Isa, du hast eine Wortmeldung. Ich stimme deiner Ansicht zu, wir sollten da so eine Vorab-Videokonferenz machen, wenn das schnell geht. Von mir auch. Ja, ich würde auch gern vorher abfragen. Also ich sage so, ich sehe jetzt nicht, dass wir nicht antreten sollten. Also das denke ich nicht. Aber wir brauchen ganz klar hier einiges an Mitarbeitenden auch. Ohne das wird es nicht gehen. Und deswegen würde ich auch schon gerne vorher die Bereitschaft auch erfragen. Und im Rahmen einer, ich sage, einer größeren Videokonferenz in irgendeiner Form dürfte es, glaube ich, auch möglich sein, das auch relativ schnell hinzubekommen. Okay, dann habe ich den Reinhard im Sprechenraum. Ja, ich würde auch erstmal eine Videokonferenz befürworten und erstmal so ein Meinungsbild von allen einholen, ob wir das uns leisten können und auch stemmen können. Ja, also uns leisten geht's nicht. Leisten meine ich personalmäßig, Entschuldigung. Ja, okay. Elder, auf dem kurzen Dienstweg magst du mal nachfragen, ob Tatjana mittlerweile den richtigen Dampf für Aufstellungsversammlungen bekommen hat? Tue ich, kleiner Blick. Also mehr als ein Jahr habe ich hier nicht rausgekriegt. Ich glaube, das dürfte uns als Antwort erstmal reichen. Das reicht. Danke, Tatjana. Okay, denn wenn wir so eine Videokonferenz machen, würde ich dann tatsächlich auch alle Mitglieder aus diesen Kreisen und Städten einladen wollen. Ich kann es dann gerne in Angriff nehmen. Ich hätte dann aber auch gerne ein bisschen Unterstützung. Mir würde da einfach so ein Mittwochabend vorschweben. Ich denke, mehr als 2 Stunden brauchen wir nicht dafür. Machen wir dann im Big Blue Button, kann ich auch ein bisschen vorbereiten. Und die Einladungen, da es ja keine AV ist, müssen jetzt ja nicht 4 Wochen im Voraus rausgeschickt werden. Das heißt, irgendwann im Laufe des Novembers könnte das dann noch über die Bühne gehen. Und für eine Ausstellungsversammlung macht ja dann im Prinzip auch irgendwie Februar, März Sinn. Nur weil, wenn wir Unterstützungsunterschriften sammeln müssen, dann können wir ja direkt alle möglichen Formulare mitnehmen und uns auf den Weg machen. Oder sieht das hier jemand anders, dass wir die Aufstellungsversammlung fürs Ruhrparlament früher machen sollen? Was? Gut, dann zum Punkt, nächsten Punkt, Bundestagswahl. Da habe ich jetzt nur eingetragen, die 2 Kreiswahlvorschläge hatte Isan ja auch vorhin schon in ihrem Tätigkeitsbericht gesagt, sind unterschrieben und befinden sich auf dem Rückweg zum Reinhard. Genauso wie die Protokolle, Reinhard. Dann haben wir unter Sonstiges Wichtiges ein Ticket von unserem Bundesvoll-GF bekommen. 528409. Da ist eine Aktion geplant, dass alle Landesverbände ihre InnenministerInnen anschreiben. Da ist auch ein bisschen Text vorformuliert. Da geht es um das sogenannte Sicherheitspaket und unseren Kritikpunkt daran, also den Kritikpunkt der Piratenpartei Deutschland. Ich hätte da noch ein paar mehr. Ja, sagt was. Geht dran. Bitte, zum Sicherheitspaket. Da sind wir jetzt gerade. Ja, liebe Kollegen, sollen wir das so rausschicken? Ich habe nur eine kleine Anmerkung dazu. Zwar, ich bin heute zufällig drauf gestoßen. Und zwar, selbst die Landesdatenschutzbeauftragte hat auf ihrer Seite sich schon negativ zu diesem Sicherheitspaket geäußert und auch da ihre Bedenken geäußert. Ich denke mal, das könnte man irgendwie mit dazu setzen. Ja. Ja, also der Punkt ist tatsächlich valide, das sehe ich genauso, nur wie gesagt, an dem Sicherheitspaket gefällt mir vieles mehr noch nicht. Isan? Ich würde dann auch nicht nur auf diese einfache Sache zusammenstreichen, weil ich denke, auch wenn die lauter solche Standardbriefe kriegen, das wird dann gar nicht registriert. Das müsste schon ein bisschen konkreter sein, sodass man ja auch zeigt, wir haben darüber nachgedacht und machen da nicht einfach nur blind mit. Ja, okay. Also um sich konkreter mit diesem Sicherheitspaket auseinanderzusetzen, bräuchten wir aber ein bisschen mehr Zeit auch. Ich bin jetzt, was das angeht, überhaupt nicht im Bilde darüber, bis wann sowas jetzt gemacht werden müsste, sprich wann da die Entscheidung, es geht ja dann um den Bundesrat, wann die ansteht, bis wann wir da hingeschrieben haben. Es geht leider auch nicht aus der E-Mail hervor. Elder, hat da noch jemand in der Folge-F-Sitzung mehr zugesagt? Zu dieser Aktion habe ich jetzt da nichts gehört, also nichts Spezielles. Es ist ja auch die Adresse, das habe ich unten rangesetzt bei Anmerkungen. Es steht auch nicht, wohin man das dann wieder schicken soll. Ich habe also jetzt erstmal nur vermutet. Ja, doch, das steht unten drunter. Das ist nur irgendwie ein bisschen zusammengeklatscht, vielleicht wegen dem E-Mail-Format oder so. Aber natürlich ist es der Herr Reul und es steht auch in der E-Mail Presse@irgendwas, ne? Pressestelle oder sowas. Also ich habe nichts Konkretes dazu gefunden. Ich bin sie durchgegangen. Also mit freundlichen Grüßen, Dennis Klüver 2V. Darunter kommt Liste Doppelpunkt. Und da kommen die ganzen Adressen. Ja, die ist zusammen mit der Senatorin für Inneres und Sport in Berlin, ja, ist sie zusammengefasst worden. Also poststelle@im.nrw.de. Okay, ich packe den Text in ein Pad. Das mit der Datenschutzbeauftragten können wir ja dann noch da hinzufügen. Um uns breiter mit diesem Sicherheitspaket auseinanderzusetzen, fehlt uns, glaube ich, die Zeit und auch die Womanpower. Oder sagt jemand spontan, ich hänge mich da rein? Ich kann mich nicht wirklich reinhängen, aber ich kann ein paar Links zusammensetzen und schauen, ob man ein oder zwei Sätze dazu noch formulieren kann, um das individueller zu gestalten. Okay, danke dir, gerne. Und wenn ich das Pad aufgemacht habe, werde ich auf jeden Fall den Frank Herrmann den Link auch schicken mit der Frage oder Bitte, was er da noch ergänzen würde. Der Gedanke kam mir auch, wenn wir das schnell hinkriegen. Ja, der Gedanke kam mir auch. Zweitens, in Anbetracht der vielen Dokumente, es gibt eine Bundesratsseite, da stehen die ganzen Tagesordnungen für die Zukunft im November drauf. In der Kürze der Zeit konnte ich das jetzt nicht alles durchlesen, weil mir das jetzt nicht bekannt war. Und als drittes weise ich nochmal darauf hin, dass auch Digital Courage dem sächsischen Innenminister den Award verliehen hat wegen Gesichtserkennung durch Autoscheiben. Also genau das, was da beschrieben wird. Okay, ja, ich versuche mal herauszufinden. Ich werde einfach erstmal den Dennis fragen, ob er den Termin kennt. Ansonsten werde ich das versuchen, anhand der Sitzungseinladung herauszufinden. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt im November noch stattfinden wird. Ja, es sind mehrere Sitzungen noch im November, so wie ich das gerade gesehen habe, aber ich kann mir jetzt nicht die ganzen TOs durchgucken in der Zeit. Gut, aber wir haben einen Plan. Und wir wären dann auch am Ende der Sitzung. Ich habe nichts weiter im Protokoll. Oder gibt es noch etwas für sonst nichts Wichtiges? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir auch keinen NÖ heute? Fragezeichen? Nicht zwingend. Mit einer Frau X setze ich mich gerade mit Wolf nochmal auseinander. Die nächste Sitzung findet statt am 14. November. Das ist, Überraschung, wieder ein Donnerstag, wieder im NRW-Mumble und wieder um 20.30 Uhr. Und die heutige Sitzung schließe ich dann jetzt um 21 Uhr. Der Reinhard hatte ja noch was. Sorry, dich habe ich jetzt fast vergessen. Markus, war nur eine kleine Sache. Die Stadt Duisburg stellt die Piratenpartei Deutschland NRW-Landesverband auch eine sogenannte Ehrenamtskarte aus. Und wenn ja, kann man diese bekommen? Die Stadt Duisburg macht was bitte? Nein, wenn man ehrenamtlich bei einer Partei oder Feuerwehr oder bei wo auch immer arbeitet, kann man die sogenannte Ehrenamtsausweis bekommen oder Karte. Die muss dann in meinem Fall die Piratenpartei ausfüllen, sodass sie mich bei der Stadt Duisburg da eintragen lasse und bekomme die eine oder andere Vergünstigung in öffentlichen Einrichtungen. Sandra, du hast eine Wortmeldung? Ich bin zum Ehrenamt bei uns. Musste man sich dort registrieren lassen und wenn man dort angibt, dass man Mitglied der Piratenpartei ist, bringt man seinen Mitgliedsausweis mit und dann wird das eingetragen. Da hat der Landesverband nichts mit zu tun. Okay, das kann natürlich sein, dass das von Kommune zu Kommune anders ist. Reinhard, wenn es da ein entsprechendes Formular gibt, füllen wir das gerne aus, aber du müsstest das dann besorgen bei der Stadt oder so. Oder nochmal nachfragen, vielleicht geht es so wie in Krefeld bei der Sandra. Gut, dann jetzt aber schließe ich die Sitzung um 21.33 Uhr. Vielen Dank.